Dialog 4. Im Bad sind keine Handtücher und die Seife fehlt. Warten Sie bitte einen Moment. Wir bringen Sie sofort.